Beispiel, wenn wir Glatze sehen, dann machen wir dann Witze. Aggressiv, Parolen schreien, sowas finden wir nicht gut. Und sich aneinander rein, da packt uns die Wut. Ihr seid doof, wir haben Haar lieber nackt als das zu tragen. Lieber viel zu früh geboren als den Schild kalt geschoren. Lieber nackt als das zu tragen. Lieber Beine amputiert als die Haare abrasiert. Durch wiederholtes Rasieren des Kopfes wird das Hirn durch die ständigen Eruptionen an seiner äußeren Schicht beschädigt. Die äußere Schicht ist für das Hirn die linke Seite, denn die Partien des Hirns, die Richtung Kinn, Hals, Nase etc. zeigen, sind die rechte. Die linke Seite verschwindet also immer mehr, weshalb ein rechtes Übergewicht entsteht. Tada, ein Nazi. Und sei ich in der Überzahl und hau dir zu, stellt keine Fragen. Ist uns das Scheißfurz egal, weil wir lange tragen. Ihr seid doof, wir haben Haar lieber nackt als Glatze tragen. Lieber Hirnpapalapap als die Haare beschnitzt. Lieber nackt als Glatze tragen. Lieber ganz ohne Klamotten als mit schwarz-weiß-roten Socken. Gestern warst du noch mein bester Freund, heute bist du dumm. Du hattest voll viel auf und in dem Schädel die Glatze, sag warum. Und jetzt alle! Lieber nackt als Bomberjacke, lieber im Parker als Sport, als Sprohelzen in den Ohren.